sonnenreich am Himmel stehen, hab lang und fest sie angesehen. Und sie auch standen da rein, sonnenreich am Himmel stehen.